Dieser Tag hat längst begonnen, jetzt erst bist du aufgewacht. Völlig fertig fragst du dich, was passierte letzte Nacht? Frauen wie du sind beliebt, du bist hübsch, das ist dir klar. Und dazu noch anspruchsvoll, du bist wirklich wunderbar. Jeder Kerl will dich haben, du bekommst stets jeden Mann. Doch an deinen Luxuskörper lässt du nur die Besten ran. Und der Typ von letzter Nacht, ja, der Kerl, der konnte was. Du kannst kaum noch aufrecht laufen, schaust dich um und du wirst blass. Bleich und rasiert, auf dem Arm ein Pinguin tätowiert. Hey, Baby, wer hätte das gedacht? Informatiker, Baby, können die ganze Nacht. Du fragst dich noch, wie hat er das gemacht? Informatiker, Baby, können die ganze Nacht. Massieren dir die Füße, während sie ein Raid aufbauen. Programmieren den Höhepunkt in Schleife bis zum Morgengrauen. Wissen genau wo und wann, welchen Knopf man drücken muss. Und wenn mal was nicht ganz passt, schreibt man es neu in C++. Es wird zärtlich und genau der USB-Stick sanft platziert. Und dann harten Intervallen wird das Backup eingespielt. Dirty Talk als MP3, Leidenschaft in JavaScript. Und dann wird für die Romantik ein Gedicht binär getippt. Wichtig auch wenn's Ressourcen frisst, ist, dass man kompatibel ist. Hey, Baby, wer hätte das gedacht? Informatiker, Baby, können die ganze Nacht. Du fragst dich noch, wie hat er das gemacht? Informatiker, Baby, können die ganze Nacht. Typen haben Muskeln, doch sowas brauchen sie nicht. Brauchen auch kein schickes Auto, brauchen auch kein Sonnenlicht. Können ruhig im Keller sitzen, das ist ihnen einerlei. Sind flexibel, wo sie wohnen, Hauptsache DSL dabei. Stuben rein, stets hilfsbereit, was man von ihnen sagen kann. Wecken erst den Mutterinstinkt und mutieren dann zum Mann. Wirken schüchtern, wirken ruhig, wirken manchmal voller Macken. Doch werden sie losgelassen, kann Don Juan die Sachen packen. Baby, willst du was erleben? Such dir nen Typ in Computerläden. Hey, Baby, wer hätte das gedacht? Informatiker, Baby, kann die ganze Nacht. Du fragst dich noch, wie hat er das gemacht? Informatiker, Baby.